Lied vom Apfelbaum. Als ich neulich von dir ging, sah ich den Baum vor deiner Tür, der voll reifer Äpfel hing. Nur einer hängt noch heute hier. La la bam ba, la la la la, la la la la la la la la. Am Baum beweist, dass niemand bei dir war nach mir. Jene hätt auch den verspeist, denn so viel ist nicht dran an dir. La la bam ba, la la la la, la la la la la la la la. Jene hätt auch den verspeist, denn so viel ist nicht dran an dir.